wilden Janitzaren-Ordenern. Die Kaiserstadt, der goldene Apfel soll ihre Beute sein. Sie wollen ihre Pferde tränken an der Weichsel und am Rhein. Schlimmer als die Pest, wenn sie morden vorwärts ziehen. Ein Schreckensruf, die Türken stehen vor Wien. Die Türken stehen vor Wien. Aufgespießte Frauen und Kinder, Leichen überall. Europas größte Zitadelle, kurz vor ihrem Fall. Minöre sprengen sich durchs Erdreich bis zum Fundament. Des Raubtierrachens heißer Atem aus dem Orient. Wenn sie im Namen Allahs morden vorwärts ziehen, in seinem Namen töten sie für ihn. Ein Schreckensruf hallt durch die Nacht, die Türken stehen vor Wien. Konstantinopels Schicksal hat sich eingebrannt. Wenn diese Mauern brechen, wird Europa überrannt. Halbmondfahnen, Karawanen, Wüstenbeduinen. Die Vorstädte sind eingeäschert, Kampf in den Ruinen. Der Stephansdom wird zur Moschee, sollten sie gewinnen. Das Zeichen des Kalifen beten dann von allen Zellen. Wenn sie im Namen Allahs morden weiterziehen, in seinem Namen töten sie für ihn. Ein Schreckensruf hallt durch die Nacht, die Türken stehen vor Wien. Die Stadt ist eingeschlossen, der totale Widerstand. Wenn diese Mauern brechen, wird Europa überrannt. Graf Starrenberg, der Kommandant, hielt jeder Angriffswelle stand. Nun ist sie da, die Allianz der Heiligen Liga. König Sobieski und die Flügelhusaren, kaiserliche Truppen in hellen Scharen. Vom kahlen Berge brechen sie herab, stoßen die Kaftanträger in ihr Grab. Feuer, Feuer, Feuer, wir bleiben drauf und dran. Feuer, Feuer, Feuer, sie werden überrannt.